Solche Ich-Botschaften funktionieren meist besser als direkte Vorwürfe oder politische Statements. Wenn man dann spürt, dass das Gegenüber bereit ist, sich zu öffnen und das eigene Verhalten zu reflektieren, kann es helfen, von eigenen Erlebnissen und Erkenntnisprozessen zu berichten. Umgekehrt gilt Ähnliches. Wenn uns Menschen damit konfrontieren, wir hätten etwas gesagt oder getan, das rassistisch sei, hilft es dem gesellschaftlichen Klima, wenn wir das nicht als Angriff auf unsere Person werten, sondern die Kritik auf unsere Handlung oder Aussage beziehen. Offenheit für Feedback hilft uns zu verstehen, was an Worten oder Taten rassistisch gewesen sein könnte. Und selbst wenn wir es danach immer noch nicht verstehen, sollten wir akzeptieren, dass unser Gegenüber sie als rassistisch und verletzend empfindet und unser Verhalten ändern. Tun wir das nicht, nehmen wir die Verletzung bewusst in Kauf. Wir handeln dann nicht mehr fahrlässig, sondern vorsätzlich. Ein bestimmtes Wort nicht zu verwenden, weil wir über seine Verwendungsgeschichte oder Wirkung aufgeklärt wurden, das ist kaum Aufwand und auch keine Einschränkung der eigenen Freiheit. Die Debatten um das, was als rassistisch und diskriminierend empfunden wird, sind nicht immer besonnen und ausgewogen. Viele BIPOC beschreiben eine fortwährende, brodelnde Wut. Aus den Büchern von Alice Hastas und anderen lesen wir den Wunsch, diese Wut nicht kleinzureden und zu delegitimieren, nach dem Motto, habt euch nicht so. Die Wut ist nicht gegen einzelne Mitglieder der weißen Mehrheitsgesellschaft gerichtet, sondern wurzelt in der Machtlosigkeit gegenüber diskriminierenden gesellschaftlichen Strukturen. Angesichts jahrhundertelanger Herabwürdigung, immer noch alltäglicher rassistischer Diskriminierung und genauso alltäglicher Machtlosigkeit ist diese Wut verständlich. Wenn wir sie also ernst nehmen, kann sie ein Ausgangspunkt sein für fruchtbare Gespräche über Ursachen und Wirkungen des Alltagsrassismus. Wie verhalten wir uns, um andere nicht zu verletzen? Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Klar, alles, was nicht strafrechtlich relevant ist, darf man sagen. Man muss aber auch wissen, was man bewirkt. Wenn wir Menschen nicht aus Ahnungslosigkeit und Fahrlässigkeit verletzen wollen, sollten wir uns sensibel verhalten und informieren. Tupoka Ogette etwa beantwortet in Exit Racism viele Fragen, die sich wohlmeinende, aber ahnungslose VertreterInnen einer weißen Mehrheitsgesellschaft stellen. So wie Sprache unsere Wahrnehmung der Welt verändert, so beeinflusst auch das, was wir sehen, unsere Vorstellung von Normalität. Deswegen kann es helfen, die Vielfalt unserer Gesellschaft möglichst überall abzubilden, in der Schule, in den Medien, in Unternehmen und in der Öffentlichkeit ganz allgemein. Repräsentation ist wirkungsvoll, sie kann Abwehr hervorbringen, aber auch abbauen. Was als normal und alltäglich empfunden wird, macht uns keine Angst. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, das ist normal. Und das sollte sich in den Bildern spiegeln, die wir uns von uns machen. Manchmal fällt es uns schwer, ein Problem bei uns selbst einzugestehen, weil dies mit einer Aufforderung an uns verbunden ist, ich muss etwas tun. Doch was kann ich tun, wenn ich bei mir rassistische Impulse und Vorurteile erkenne? Ein verständlicher, aber wenig hilfreicher Reflex ist es, erstmal alles zu leugnen, zu verdrängen und auszublenden. Das gelingt besonders gut, wenn der eigene Leidensdruck gegen Null geht. Und das ist die Lebenssituation der nicht von Rassismus betroffenen Menschen. Beginnen wir also damit, dass wir unser Problem anerkennen. Reflektieren wir unsere Impulse und wagen wir den Perspektivwechsel. Das löst nicht alle Probleme, aber ohne uns geht es nicht.